über das wartende Pferden. Mit den Tigern Italien vereint. Wir sind deutsche Legionäre, die Bombentiger der Legion. Im Tau und Freiheit und vom Ehren, Soldaten der Nation. Bau, thank you.